Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Sie sind es ja normalerweise gewöhnt, dass in dieser Sendung von der Front der aktuellen Forschung berichtet wird. Da wird von Sonnen gesprochen und von explodierenden Sternen gesprochen, schwarzen Löcher, Pulsaren, Milchstraßen. Und ich habe mir gedacht, jetzt im ausgehenden Jahrtausend, wo Sie sowieso schon völlig gestresst sind von dem Jahrtausendstress, der auf Sie zukommt, dass Sie Angst haben, dass Ihr Computer es auch am 31. Dezember schafft, erzähle ich Ihnen mal eine ganz alte Geschichte. Und sie ist trotzdem sehr interessant, weil sie uns etwas darüber erzählt, dass Astronomie schon seit über 2000 Jahren gemacht wird und sehr präzise gemacht wird. Und diese Geschichte beginnt allerdings wo ganz anders, nämlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, da steht: Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Die drei Herrschaften, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, sind also zu Herodes in Jerusalem gekommen. Und Herodes war natürlich sehr erschrocken. Die fragten nach dem neuen König. Er war schließlich der alte König. Und er fragte dann seine jüdischen Schriftgelehrten, was denn das nun zu bedeuten hätte. Und die sagten ihm, ja, es gäbe da einige Prophezeiungen, dass in der Stadt Bethlehem der Messias geboren würde. Und er schickte dann diese drei Herren nach Bethlehem, und da steht weiter im Matthäus-Evangelium: Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Der Stern stand also in Bethlehem. Also, drei Mann kommen aus dem Morgenland nach Jerusalem und haben die ganze Zeit einen Stern vor sich. Und als sie in Jerusalem ankommen, ist nochmal der Stern da und führt sie direkt nach Bethlehem. Die Geschichte heute soll sein: Gab es den Stern von Bethlehem? Ist das alles nur eine Erfindung von einem Schriftsteller, der vor 2000 Jahren eine schöne Geschichte erzählen wollte? Oder ist da was astronomisch Interessantes dabei? Und können wir das in irgendeiner Art und Weise heute nachrechnen? Nun, natürlich ist eine solche Himmelserscheinung wie ein Stern, der so lange dasteht, in Zeiten vor 2000 Jahren muss was Besonderes gewesen sein, denn damals gab es noch keine Fernrohre. Das Einzige, was die Leute hatten, waren ihre Augen. Nun, der Himmel war dunkler. Das heißt, insofern haben sie ein bisschen bessere Zustände gehabt als die Astronomen heute. Damals gab es überhaupt keine Straßenbeleuchtung. Das heißt, man konnte namentlich natürlich im Mittelmeerraum, der nicht so dicht besiedelt war, hervorragend beobachten. Was haben die gesehen? Was kann das gewesen sein? Und es haben sich viele Gelehrte haben sich im Laufe der Jahrhunderte Gedanken gemacht, gab es den Stern von Bethlehem? Also reell, wirklich? Oder ist er nur eine Erfindung? Natürlich hat man sich bildlich auch Gedanken gemacht. Und die typischen Darstellungen, die wir so kennen über den Besuch der heiligen drei Könige in Bethlehem, das ist sowas wie hier auf diesem Bild. Die drei Könige sind da und knien vor dem Kinde, und auf diesem Bild sieht man eine der typischen Vermutungen über die Jahrhunderte, das ist dieser Schweifstern hier oben. Schweifsterne sind Kometen. Wir hatten ja vor ein paar Jahren Besuch von einem Kometen, Hale Bopp, hat ja die halbe Welt in Aufregung versetzt. Und diese Schweifsterne sind allerdings normalerweise in fast allen Kulturen Unheilsbringer, also Unheilsboten, muss man sagen. Also wenn so ein Stern am Himmel erschien, dann hieß es gleich, es kommt demnächst Krieg oder Seuchen oder Erdbeben, Vulkanausbrüche und dergleichen. Außerdem ist ein Schweifstern auch nicht so was Besonderes, dass man wirklich sagen kann, das ist etwas, weshalb drei Mann losziehen von Babylonien und dann nach Israel ziehen. Das ist ja auch ein ziemlicher Aufwand gewesen. Schweifsterne, also Kometen, zeichnen sich durch eine schöne Helligkeit aus, aber sie sind keine Sterne, sie sind keine Punktquellen wie ein Stern. Sie haben zwar diesen riesigen Schweif, der teilweise den Himmel fast bis zur Hälfte überdeckt, aber sie sind keine wirkliche Himmelserscheinung, die als Stern zu deuten ist. Also ein Komet wird es nicht gewesen sein. Und was dazu kommt, die Herrschaften damals, diese Astronomen, die gleichzeitig auch Astrologen waren, die haben so genau den Himmel beobachtet, und wir wissen, dass ein ordentlicher Komet von der Größe zum Beispiel von Hale Bopp oder von Halley in der Zeit, in der wir Christus Geburt vermuten, gar nicht am Himmel war. Die Kometen waren entweder viel zu früh, also ein paar Jahrzehnte davor, oder einige Jahrzehnte danach. Aber zur Zeit von Christi Geburt, plus minus 20 Jahre, gab es keinen Kometen am Himmel. Was ist die andere Möglichkeit? Nun, wie kann was am Himmel auftauchen, was auf einmal heller ist? Also ein Stern, ein neuer Stern, zum Beispiel eine Nova. Nova, eine Nova ist ein neuer Stern, der deswegen neu ist, weil er auf einmal seine Helligkeit unglaublich vergrößert hat. Aufgrund von Kernprozessen im Sterninnern fängt dieser Stern an und wird immer größer, er wird immer heller. Und die besondere Variation einer Nova ist eine Supernova, wenn er sogar explodiert und dabei seine Umgebung so sehr erleuchten lässt, dass sie heller wird als eine Milchstraße selber. Ein solcher neuer Stern, also zum Beispiel eine Nova, also ein Stern, der nur für kurze Zeit mal seine Helligkeit vergrößert, der wäre allerdings mit bloßem Auge höchstens eine Woche lang am Himmel als besonderer Stern zu sehen. Und die hatten nun noch keine schnellen Wagen zu der Zeit, sondern die mussten, wenn die gereist sind, mussten die auf Kamelen reisen. Und in einer Woche schafft man es nicht von Babylon nach Jerusalem. Sicher nicht. Also was ist es gewesen? Was kann es gewesen sein? Und die Geschichte, die ist wirklich sehr interessant. Die beginnt im Jahr 1603. Am 17. Dezember des Jahres 1603 sitzt Johannes Kepler in seiner Gelehrtenstube über der Moldau in Prag auf dem Radschin und beobachtet durch ein zu seiner Zeit hochentwickeltes Instrument, nämlich ein Fernrohr, eine besondere Konstellation von zwei Planeten. Da scheinen Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische sich ganz nahe zu kommen. Die können sich natürlich nicht wirklich nahe kommen. Jupiter ist ja viel weiter, viel näher an der Sonne als Saturn. Aber es scheint so, so wie wir das im Sommer erlebt haben mit der Sonnenfinsternis, als der Mond eben die Sonnenscheibe überdeckte. Natürlich haben die sich nicht physikalisch berührt. Und diese beiden Planeten, Saturn und Jupiter, sind im Sternzeichen der Fische. Und Kepler, ein astrologisch unheimlich bewanderter Astronom, der wusste von einer Rabbineraufzeichnung, die da sagte, wenn im Sternzeichen der Fische der Saturn mit dem Jupiter zusammenkommt, in einer Konjunktion steht, also ganz nah beieinander steht, wie gesagt, nicht physikalisch, sondern nur scheinbar, dann kommt der Messias. Nun, Kepler hat einfach nachgerechnet. Kepler hat ausgerechnet, wann war denn so eine Konjunktion schon mal am Himmel? Der konnte das damals, wie im Übrigen etliche seiner astronomischen Kollegen schon Jahrhunderte vorher solche Konstellationen am Himmel ausrechnen konnten, weil die Planetenbahnen so stabil sind. Wenn man also gute Beobachtungsdaten hat, also immer lange beobachtet hat, dann kann man das ausrechnen. Man kann die Bahnen nachrechnen. Und Kepler tat das und fand heraus, im Jahr 7 vor Christi Geburt kam es dreimal in einem Jahr zu einer solchen Planetenkonstellation, dass Saturn und Jupiter im Sternzeichen der Fische stehen. Was ist nun an den dreien eigentlich so besonders? Nun, Jupiter gilt in allen astrologischen Systemen als ein Königssymbol. Der Saturn ist ein Schutzsymbol für das Volk Israel und die Fische waren zumindest für diejenigen, die in Babylon lebten, ein Zeichen für das Westland und damit für Israel. Kepler schrieb 1603 auf, dass seiner Meinung nach unsere Zeitrechnung um 7 Jahre verkehrt ist. Seiner Berechnung nach müsste Christus im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung geboren sein, weil in diesem Jahr dreimal es passierte, dass der Jupiter und der Saturn im Zeichen der Fische stand. Man hat es Kepler nicht geglaubt, in den Jahrhunderten danach. Die ganzen aufgeklärten Wissenschaftler haben gesagt, na, der Kepler, das war so mehr so ein Mystiker, da können wir, glaube ich, von der Aussage können wir gar nichts halten. Das war die Meinung vieler Wissenschaftler im 18. und 19. Jahrhundert. Dann fand man in Babylon die Keilschriften. Ja, man fand also in den archäologischen Funden allerlei Tontäfelchen mit Keilschriften. Und es war eine Riesenarbeit herauszufinden, wie man das überhaupt übersetzen kann. Und das Tolle war, 1925 fand ein Archäologe namens Schnabel, ein deutscher Archäologe namens Schnabel, war in der Lage, Keilschriften zu entziffern und fand astronomische Notizen der Astrologenschule von Babylon. Und was fand er? Er fand genau die Aussage, wenn man das zurückgerechnet hat, im Jahr 7 vor Christi Geburt gab es eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische. Was war da passiert? Wie muss man sich das vorstellen, dieses Jahr und diese Konjunktion? Ich habe mir das genau aufgeschrieben, damit ich Ihnen jetzt nichts Falsches erzähle, denn es ist nicht ganz ohne. Also am 7. Februar des Jahres 7 vor Christi, da kam Jupiter in das Sternzeichen der Fische zu Saturn. Saturn war schon da. Und das war das Zeichen für die Astrologen in Babylon, wovon viele Juden waren. Gab ja damals die Geschichte mit Nebukadnezar, der das Volk Israel an den Babylon geholt hat, an den Fluss, ins Zweistromland geholt hatte. Und es gab also jede Menge jüdischer Schüler dieser Astrologenschulen. Und ab April, dem 12. April, war dieser besondere, dieser neue Stern, nämlich diese beiden hellen Planeten, es sind ja die größten Planeten im Sonnensystem, Saturn und Jupiter, die waren ab dem 12. April, ab morgens, so in der Morgendämmerung, für 2 Stunden zu sehen. Die erste Konjunktion, wo also beide wirklich direkt zusammen waren, das war am 29. Mai. Da waren sie schon ganz ordentlich zu sehen. Und man wusste, dass die nächste Konjunktion am 3. Oktober war. Jetzt ist 29. Mai, ist auch ein schlechtes Datum für eine Reise ins Westland. Ist ja Sommer, ist ja viel zu heiß. Aber am 3. Oktober, das ist natürlich ein besonderes Datum, denn 3. Oktober ist das Yom Kippur-Fest, das jüdische Versöhnungsfest. Also haben sich 3 dieser Astrologen auf die Reise gemacht nach Jerusalem, weil sie glaubten, dass schließlich im Land im Westen ein neuer König auftaucht. Jetzt ist klar, man braucht also, wenn man sich am 3. Oktober aufmacht und will also in einer vernünftigen Zeit nach Jerusalem kommen, heute würde man das mit dem Flieger tun oder mit dem Auto, damals hatte man eben nur Kamele. Wie lange braucht man von Babylon bis nach Jerusalem? 2 Monate, knapp 2 Monate. Die sind also angekommen am Ende November des Jahres 7 vor Christus. Und als man diese ganzen Planetenkonstellationen, die im Übrigen ja schon, wie gesagt, Kepler und die ganzen antiken Astrologen ausgerechnet haben, als man die genau nachrechnete, stellte man fest, an welchem Tag stand diese Konjunktion so, dass sie von Jerusalem aus in Richtung Bethlehem zu sehen war. Diese Konjunktion tauchte zum 3. Mal richtig auf am 4. Dezember des Jahres 7 vor Christus. Und wenn man das im Planetarium nachbaut und nachrechnet, wie das ausgesehen haben muss, als diese 3 Astrologen in Jerusalem standen und nach ihrem Stern geschaut haben, dann kann man sehen, das war genau am 4. Dezember, abends so gegen 8:30, dort stand der Stern exakt über Bethlehem. Und es gibt eine Straße von Jerusalem nach Bethlehem, die führt exakt von Norden nach Süden. Und so kann man also sagen, dass der Stern von Bethlehem astronomisch auf jeden Fall Realität war. Denn diese Konjunktion von Saturn und Jupiter war extrem gut zu beobachten am Mittelmeer. Das war also für viele Leute am Himmel sichtbar. Nur für Astrologen war es eben was ganz Besonderes. Dass nämlich Jupiter, ein König, mit einem Schutzsymbol, dem Saturn, in einem Sternzeichen steht, was für sie das Symbol von Israel war. Das heißt, wenn wir jetzt diese ganze Geschichte durchgehen, wir wissen, Kepler hat darüber schon viel mehr gewusst als alle anderen danach, bevor dann die Keilschriften übersetzt wurden. Der gute Herr Schnabel, der von Astronomie zunächst einmal gar nicht viel verstand, der war sehr überrascht, als man ihm dann sagte, hör mal, der Kepler hat das schon vor fast 350 Jahren erzählt. Und heutzutage ist es einfach eine wunderbare Geschichte, die uns etwas darüber verrät, was viele, viele Leute zu diesem Thema gesagt haben, was sie gemacht haben, versucht haben herauszufinden. Und ich hoffe, diese Koinzidenz, dass man wirklich naturwissenschaftliche Entdeckungen auch noch in einem alten Buch wie der Bibel findet, beruhigt sie ein bisschen und dass sie keine Angst haben, in das nächste Jahrtausend zu gehen.